Fünftes Kapitel. Gelesen von Schalkmar. Das kam alles daher, fing der Diakon an, dass ich vor Ostern nach der Gonemastadt fuhr, mit zwei Pferden. Eins war meines und das andere gehörte dem Subdiakon Sarajoka. Wir hatten sie beide vor einen Wagen gespannt. Sarajoka wollte seine Kinder aus der Stadt abholen und was ich da zu suchen hatte, was mag der Teufel wissen? Ich wollte ein paar gute Bekannte wiedersehen. Als wir nun vor die Stadt kamen, sahen wir, dass die Brücke fort war und eine Fähre die Leute hinüberschaffte. Am Ufer herrschte ein fürchtliches Gedränge. Kopf an Kopf standen die Menschen da. Im Zollhäuschen hatte ein Soldat einen Branntweinausschank. Na! Da die Reihe uns noch nicht so bald kommen konnte, gingen wir hinein und tranken jeder zwei Gläschen, uns zu erwärmen. Auch hier war alles voll von Leuten, Mönche und Fuhrleute und Soldaten und Beamte. Das sind die Allerschlimmsten und auch einige Amtsbrüder. Es fanden sich auch ein paar Bekannte aus unserer Gegend und so musste man anlässlich des frohen Wiedersehens gleich noch zwei Gläschen kippen. Ein Schreiber, ein ungeheuer freches Maul, fing an, uns aufzuziehen. Ich sagte ihm, geh hin, wo du herkommst, du gehörst nicht zu uns. Darauf her, ich bin ein Offizier meines Kaisers. Und ich selbst bin so gut ein Stabsoffizier, mein Bester. Stabsoffizier, sagte er darauf. Ist der Pope, du wirst aber sein und Doc Ebner. Da sage ich vor dem Throne Gottes, stünde ich allerdings unter dem Pope. Meinem Amt nach in der Politik aber, seien wir beide gleich. Da ging der Streit los. Ich wurde immer hitziger, infolge der vielen Gläschen und rief schließlich, du Tintenfälle, was verstehst denn du davon? Du kannst doch die Heilige Schrift gar nicht verstehen, denn du hast keine Gedärme im Kopf. Sag doch mal, hat je ein Bube auf dem Zarenthron gesessen? Nein, sagt er. Na also, ein Diakon aber ist Zar gewesen und hat die Krone auf dem Haupt getragen. Wer war das denn? Fragt er. Wann ist das gewesen? Ja, wann? Ich bin kein Arithmetikus und hab die Jahreszahlen nicht alle im Kopf, aber nimm mal ein Buch zur Hand und lies nach, was Gregoritsch Otrepjew war, bevor er als Demetrius Zar wurde. Dann wirst du sehen, was ein Diakon wert ist. Ja, sagt er, das war Otrepjew, aber du bist eben kein Otrepjew. Besoffen wie ich bin, platz ich auf einmal los. Woher kannst du dann das wissen? Vielleicht bin ich noch viel müder. Der sah dem Demetrius ähnlich. Und ich habe vielleicht ein Gesicht wie irgendein Franziskus Venezianus oder ein Mammut und werde auch König. Kaum hatte ich das gesagt, mein Lieben, so rief dieser, der verfluchte Federfuchser, ein Geschrei, ruft Zeugen auf. Bringt die Sache zu Papier. Man packte mich, band mich, setzte mich in einen Wagen, gab mir einen Polizisten mit und schaffte mich in die Stadt. Na, und dann, Gott schenkt ihm Gesundheit und ein langes Leben und nach dem Tod die ewige Seligkeit, dem Gendarmoberst Albert Kasimirowitsch, der damals an der Spitze der Geheimpolizei stand. Am Morgen hieß er mich zu sich kam, rief seine Frau herbei und sagte, so, sieh mal, Herzchen, so sieht ein Thronprätendent aus. Und dann lachte er mich noch tüchtig aus und ließ mich laufen. Geh nur, Vater Mammut, sagte er, und in Zukunft zähle die Gläser, die du leerst. Gott schenke ihm ein langes Leben, wiederholte der Diakon noch einmal und hob sein Glas. Ich will auch heute noch auf sein Wohl trinken. Da seid ihr doch glücklich aus der Klemme gekommen, sagte der Major langsam. Dopp, ich sag's ja, der Pole ist ein guter Kerl. Der Pole liebt die Regierung nicht. Und wo es gegen sie geht, ist er immer nachsichtig. Gegen Mitternacht wurde die Unterhaltung der drei Einsiedler unterbrochen, denn die Stunde war gekommen, in der auch sie sich der Gesellschaft anschließen durften. Man bat sie zu Tische. Ende des fünften Kapitels, gelesen von Schalkmar.